dieser Junge ist mal dreist. Ihr Hammer heißt, oh mein Gott, ist er dreist. Ist er dreist? Ja, mein Gott, ey, er ist verdammt dreist. Gibt es den Scheiß? Ich bin dreist. Und das heißt nicht, dass ich sage, dass ich besser bin. Nein, ich weiß es. Ich bin dreist. Also mach die Luke zu, hör bitte auf mit deinem Scheiß. Jetzt, ich bin dreist. Nehm dein Baby mit und zeige ihr Sachen, die sind wirklich heiß. Echt, ich bin dreist. Schmeiß mit Kohle und schenke dir ne Karre nur so als Beweis. Yes, ich bin dreist als dreist. Ich bin heiß als heiß. Ich bin nice als nice. Und du Scheißer weißt, ich bin etwas arrogant, was meinen Rap betrifft. Du merkst ja selber den Unterschied, doch checkst es nicht. Rette dich. Du und deine Crew seid verflucht, denn ich hust, wechsel Schuhe, und du suchst oder rufst doch genug, denn du lust bist zu Fuß, aber true, einfach cool, mach nur Move wie ne Crew. Haha, meine Art, mein Flow, no, da kommt ihr nicht ran, haltet euch für Killer, no, redet für Wammer, der nieder reinbrennt, denn Little Bichel für Rap aus der Kleinstadt, das Schlimmste an dieser Mini-CD, dass jeder ein Mic hat, doch nur 2% kommt zum Einsatz, bringt's auf den Beat, aber dann hat trotzdem jede Silbe, klingt von Haus aus Mies, doch 1% bastelt Bomben, bleibt ewig ein Held für die Street, es ist ein Kämpfer, euer Prinz Little. Ich bin dreist. Und das heißt nicht, dass ich sage, dass ich besser bin. Nein, ich weiß es. Ich bin dreist. Also mach die Lücke zu, hör bitte auf mit deinem Scheiß. Jetzt, ich bin dreist. Nehm dein Baby mit und zeige ihr Sachen, die sind wirklich heiß. Echt, ich bin dreist. Scheiß mit Kohle und schenke dir ne Karre nur so als Beweis. Yes, also wollt ihr? Wirklich gegen mich gehen, ihr und euer Bitch stehen aus Solidarität, könnt ich einen Fick geben, um mal nett zu euch Loser sein, ihr geht bestimmt alle zusammen duschen wie im Fußballverein, aber der Juicy Rhyme gibt kein Fick, ich trink dich und schick dich back zu Bimbis, ich schimpf, ich mach dir klar, dass du kein Pimp bist, du ich sie sorry, wusste nicht, dass es nicht so schlimm trifft, weil du ein Pimp bist, bleibt der Nuffel schon erreicht und ohne Scheiß für mich war es mehr als nur super leicht, so mehr zu Pussy, Little B, aka Cooper 3, Super Tide Nummer 1, bringt immer noch den kurzen Scheiß, ein Move ist reich, der Motherfucker Bretter Dinger, die selbst seine Mutter bei Fingern vor die Wand werfen wie Penner im Winter, ihr schwulen Spinner und Kinder geht nach Hause, will man denn Little B, der DSP und der ewige Killer. Und das heißt nicht, dass ich sage, dass ich besser bin, nein, ich weiß es, ich bin dreist, also mach die Lupe zu, hör bitte auf mit deinem Scheiß, jetzt, ich bin dreist, nimm dein Baby mit und zeige ihr Sachen, die sind wirklich heiß, echt, ich bin dreist, schmeiß mit Kohle und schenke dir ne Karte nur so als Beweis, yes! Woo! Dieser Junge ist dreist, L.E.A.B. 21 Karat. Tja, ich bin dreister als dreist, nicer als nice. Woo! Ich bin raus, Alter. Haut da rein. Peace.